Abschnitt 1 aus Armedale, dritter Band. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Armedale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Erstes Kapitel, Teil 1. Von Mrs. Oldershaw, Diana Street, Pimlico, an Miss Gwilch, West Place, Alt Brompton, Modenmagazin, den 20. Juni abends, 8 Uhr. Meine liebe Lydia, es sind, wenn ich nicht irre, etwa 3 Stunden vergangen, seit ich dich ohne große Zeremonie in mein Haus in West Place hineinstieß und, nachdem ich dir bloß gesagt, zu warten, bis du mich wiedersehen würdest, die Tür zwischen uns zuschlug und dich im Flur allein stehen ließ. Ich kenne deine empfindliche Natur und fürchte, du müsstest nachgerade zu der Ansicht gelangt sein, dass noch nie einem Gaste von seiner Wirtin eine so schmachvolle Behandlung geboten ward, wie sie dir von mir zuteil geworden. Das Hindernis, welches mich abhielt, dir mein seltsames Benehmen zu erklären, ist, das glaube mir indessen nicht mir zur Last zu legen. Es hatte sich, wie ich seitdem entdeckt, heute Nachmittag, als wir in den Kensington-Gärten Luft schnappten, eine jener mannigfachen, zarten, kleinen Schwierigkeiten erhoben, die von einem so wesentlich geheimen Geschäfte wie das meinige unzertrennlich sind. Ich sehe keine Möglichkeit, früher als in einigen Stunden zu dir zurückzukehren und habe dir ein Wort sehr dringender Warnung zukommen zu lassen, das schon zu lange verschoben worden ist. Deshalb muss ich die freien Augenblicke benutzen, wie sie sich mir eben bieten, und dir schreiben. Warnung Nummer 1. Wage dich heute Abend auf keinen Fall wieder aus dem Hause und vermeide sorgfältig, dich, solange es hell ist, an den Fenstern der Vorderfronte sehen zu lassen. Ich habe Grund zu fürchten, dass eine gewisse reizende Person, die augenblicklich mein Gast ist, beobachtet wird. Beunruhige dich nicht und werde nicht ungeduldig. Du sollst erfahren, warum. Ich kann mich nur deutlich machen, indem ich auf unser unglückseliges Zusammentreffen mit jenem ehrwürdigen Herrn zurückkomme, der die Güte hatte, uns aus den Gärten nach meinem Hause zu folgen. Als wir uns eben der Haustür näherten, kam mir plötzlich der Gedanke, dass der Eifer, mit dem uns der geistliche Herr auf dem Fuße nachfolgte, einen Beweggrund haben möchte, der seinem Geschmacke vielleicht weit weniger Ehre machte und zugleich uns beiden weit gefährlicher werden könnte als das Motiv, welches du seiner Begleitung unterlegtest. In klaren Worten, Lydia, ich bezweifelte, dass du in ihm einen neuen Bewunderer gefunden habest, hegte vielmehr den starken Verdacht, dass du stattdessen auf einen neuen Feind gestoßen seist. Es war keine Zeit, dir dies zu sagen, es war bloß Zeit, dich wohlbehalten nach Hause zu bringen und mich dann des Predigers zu versichern, falls mein Argwohn begründet, indem ich ihm antat, was er uns angetan, das heißt meinerseits ihm nachging. Ich blieb anfangs etwas hinter ihm zurück, um mir die Sache zu überlegen und die Genugtuung zu gewinnen, dass meine Zweifel mich nicht irreleiteten. Wir haben keine Geheimnisse voreinander und du sollst wissen, was für Zweifel dies waren. Ich war nicht überrascht, dass du ihn wiedererkanntest, denn er ist durchaus kein gewöhnlich aussehender alter Mann. Und du hattest ihn 2-mal in Somersetshire gesehen, 1-mal, als du ihn nach dem Wege zu Mrs. Armadales Hause fragtest und das 2. Mal auf deinem Rückwege nach der Eisenbahn. Aber ich konnte mir nicht gleich erklären, wie er dich wiedererkannte, da du sowohl bei jenen beiden Begegnungen wie auch heute in den Kensington-Gärten den Schleier niedergelassen hattest. Ich zweifelte, dass er sich deiner Gestalt, die er nur in Winterkleidung gesehen, in Sommerkleidung zu erinnern, imstande gewesen, und obgleich wir im Gespräch waren, als er uns begegnete und deine Stimme einen deiner zahlreichen Reize ausmacht, schien es mir doch sehr unwahrscheinlich, dass ihm deine Stimme noch erinnerlich sei. Und dennoch war ich überzeugt, dass er dich erkannt hatte. Warum, wirst du fragen? Meine Liebste, das Unglück wollte, dass wir in dem Augenblicke gerade vom jungen Armadale sprachen. Ich glaube fast, dass der Name das erste war, das ihm auffiel, und als er diesen hörte, mag sicher deine Stimme und vielleicht auch deine Gestalt in seinem Gedächtnisse aufgetaucht sein. Und was dann, wirst du sagen? Denke ein wenig nach, Lydia, und sage mir, ob es dich nicht wahrscheinlich dünkt, dass der Pfarrer des Orts, wo Mrs. Armadale wohnte, zugleich Mrs. Armadales Freund war. War er ihr Freund, so war er als Ortsgeistlicher und als Magistratsherr, wie der Wirt des Gasthauses ihn dir bezeichnete, auch die allererste Person, bei dem sie sich Rat geholt haben wird, nachdem du ihr einen solchen Schreck eingejagt und nach den höchst unüberlegten Andeutungen, die du fallen ließest, dass du dich in der Sache an ihren Sohn wenden wollest. Jetzt wirst du begreifen, warum ich dich in so außerordentlich unhöflicher Manier verließ, und ich darf daher zu dem übergehen, was sich demnächst ereignete. Ich folgte dem alten Herrn, bis er in eine stille Straße einbog, und redete ihn mit der Ehrfurcht vor der heiligen Kirche an, die, wie ich mir schmeichle, in jedem Zuge meines Gesichts sich ausprägt. »Wollen Sie mich entschuldigen«, sagte ich, »wenn ich Sie zu fragen wage, Sir, ob Sie die Dame erkannt haben, die mich begleitete, als Sie uns in den Garten begegneten?« »Wollen Sie mich entschuldigen, Madame, wenn ich wissen möchte, warum Sie diese Frage an mich richten«, war die ganze Antwort, die ich erhielt. »Ich will Ihnen dies so erklären versuchen, Sir«, sagte ich. »Wenn meine Freundin Ihnen nicht völlig fremd ist, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen zarten Gegenstand lenken, der mit einer verstorbenen Dame und ihrem sie überlebenden Sohn in engem Zusammenhange steht.« Er war verblüfft, das konnte ich sehen. Er war aber zugleich schlau genug, um den Mund zu halten, bis ich etwas mehr gesagt haben würde. »Wenn ich mich in der Annahme irren sollte, dass Sie meine Freundin erkannt haben, Sir«, fuhr ich fort, »so bitte ich Sie um Entschuldigung, aber ich konnte es kaum für möglich halten, dass ein Herr Ihres Standes einer Dame nach ihrer Wohnung folgen würde, die ihm völlig fremd wäre.« Damit packte ich ihn. Er wurde glutrot, denke dir, in seinem Alter, und gestand, um seinen guten Namen zu retten, die Wahrheit. »Ich bin der Dame schon früher einmal begegnet, und ich gestehe, dass ich sie in den Gärten wiedererkannte«, sagte er. »Sie werden mich entschuldigen, wenn ich ablehne, über die Frage, ob ich ihr absichtlich folgte oder nicht, weiter zu diskutieren. Wenn Sie sich überzeugen wollten, ob Ihre Freundin mir nicht völlig fremd ist, so haben Sie jetzt diese Überzeugung, und wenn Sie mir irgendetwas Besonderes mitzuteilen haben, gebe ich Ihnen die Entscheidung anheim, ob der Augenblick dazu gekommen ist.« Er wartete und sah sich um. Ich wartete ebenfalls und sah mich auch um. Er sagte, die Straße sei kaum ein passender Ort, eine so zarte Angelegenheit zu verhandeln. Ich sagte dasselbe. Er erbot sich nicht, mich nach seiner Wohnung mitzunehmen, ich offerierte ihm nicht, ihn nach meiner zu führen. »Hast du je ein paar fremde Katzen sich auf den Dachziegeln gegenüberstehen sehen, meine Liebe? Ist dies der Fall gewesen, so hast du damit ein sprechendes Bild von mir und dem Pfarrer gesehen.« »Nun, Madame«, sagte er, »endlich sollen wir den Umständen zum Trotz unsere Unterhaltung fortsetzen?« »Ja, Sir«, sagte ich, »wir sind glücklicherweise beide von einem Alter, das uns den Umständen Trotz zu bieten erlaubt.« Ich hatte bemerkt, wie das alte Scheusal einen Blick auf mein graues Haar warf, um sich zu überzeugen, dass sein Ruf ungefährdet blieb, wenn er mit mir zusammen gesehen würde. Nach all diesem Knurren und Schnappen kamen wir endlich zur Sache. Ich machte den Anfang, indem ich ihm sagte, sein Interesse an dir scheine mir leider nicht von freundschaftlicher Beschaffenheit zu sein. So viel gab er zu, natürlich abermals zur Wahrung seines Charakters. Darauf wiederholte ich ihm alles, was du mir über dein Tun und Treiben in Somersetshire erzähltest, als wir zuerst gewahr wurden, dass er uns folgte. Erschreck nicht, Liebste, ich tat es grundsätzlich. Wenn du den Leuten eine Schüssel voll Lügen schmackhaft machen willst, so gib ihr stets eine Garnitur von Wahrheit. Also, nachdem ich dergestalt an das Vertrauen des ehrwürdigen Herrn appelliert, erklärte ich ihm zunächst, dass du seit jener Zeit ein ganz anderes Geschöpf geworden seist. Ich rief jenes tote Ungeheuer, dein Gemahl, natürlich ohne Namen zu nennen, wieder ins Leben, etablierte ihn, es fiel mir gerade zuerst ein, als Kaufmann in Brasilien und erwähnte einen von ihm geschriebenen Brief, in dem er seiner fehlenden Gattin Verzeihung angetragen, falls sie bereuen und zu ihm zurückkehren wolle. Ich gab dem Prediger die Versicherung, dass das edle Benehmen deines Mannes deine halsstarrige Natur erweicht, und da, als ich den richtigen Eindruck auf ihn gemacht zu haben glaubte, ging ich kühn zum Angriff über. Ich sagte, in demselben Augenblicke, da Sie uns begegneten, Sir, sprach meine unglückliche Freundin eben in Ausdrücken der rührendsten Selbstanklage von ihrem Benehmen gegen die verstorbene Mrs. Armadale. Sie bekannte mir ihr dringendes Verlangen, dasselbe womöglich gegen Mrs. Armadales Sohn wieder gut zu machen, und auf ihre Bitte, denn sie kann es nicht über sich gewinnen, ihnen selber gegenüberzutreten, erlaube ich mir jetzt zu fragen, ob Mr. Armadale noch in Somersetshire ist und ob er darein willigen würde, sich in kleinen Abzahlungen die Summe von ihr zurückerstatten zu lassen, die sie durch Einschüchterung von Mrs. Armadale erlangt zu haben, zugibt. Dies waren genau meine Worte. Eine hübschere Geschichte, die alles so schön erklärt, ist nie erzählt worden. Es war eine Geschichte, die einen Stein hätte rühren können. Aber dieser Somersetshire Pfarrer ist noch härter als Stein. Ich erröte für ihn, meine Liebe, indem ich dir versichere, dass er offenbar gefühllos genug war, kein Wort von alledem zu glauben, was ich ihm von deiner Besserung, von deinem Gatten in Brasilien und von deinem reuigen Verlangen, das Geld zurückzuzahlen, erzählte. Es ist wirklich eine Schmach, dass ein solcher Mann der Kirche angehört. Eine Verschlagenheit wie die seinige ist im höchsten Grade unpassend für ein Mitglied seines heiligen Berufes. »Beabsichtigt Ihre Freundin mit dem nächsten Dampfboote zu ihrem Gatten zurückzukehren«, war alles, was er zu sagen sich herabließ, nachdem ich meine Erzählung geendigt hatte. Ich gestehe, dass ich in Zorn geriet. Ich fuhr ihn an und sagte, »Ja, allerdings.« »In welcher Weise soll ich mit ihr verhandeln?« fragte er. Ich fuhr ihn abermals an, brieflich durch mich. »Und Ihre Adresse, Madame?« Da hatte ich ihn von Neuem. »Sie haben selbst meine Adresse ausfindig gemacht, Sir«, sagte ich. »Das Adressbuch wird Ihnen meinen Namen sagen, wenn Sie diesen ebenfalls selbst ausfindig machen wollen. Andernfalls steht Ihnen mit Vergnügen meine Karte zu Diensten.« »Verbindlichsten Dank, Madame. Wenn Ihre Freundin sich mit Mr. Armadale in Unterhandlung zu setzen wünscht, so will ich Ihnen meinerseits meine Karte zukommen lassen.« »Ich danke Ihnen, Sir.« »Ich danke Ihnen, Madame.« »Guten Tag, Sir.« »Guten Tag, Madame.« So trennten wir uns. Ich ging meines Wegs nach meinem Geschäftshause, wo ich erwartet wurde, und er schlug den seinigen in großer Eile ein, was an sich sehr verdächtig ist. Was ich indessen nicht überwinden kann, ist seine Herzlosigkeit. Der Himmel sei den Leuten gnädig, die auf ihrem Sterbebette bei ihm Trost suchen. Die nächste Frage ist die, was sollen wir anfangen? Wenn wir nicht die rechten Mittel und Wege finden, dieses alte Ungeheuer im Dunkeln zu erhalten, so kann er vielleicht in Thorpe Ambrose unser Verderben werden, gerade im Augenblicke, wo wir unser Ziel mit Händen greifen können. Bleibe auf, bis ich zu dir komme, hoffentlich mit leichtem Herzen in Bezug auf jene andere Verlegenheit, die mich hier ärgert. Hat es je ein solches Pech gegeben wie unseres, dass dieser Mann seine Gemeinde im Stich lassen und gerade in dem Moment nach London kommen muss, wo wir auf die Annonce geantwortet haben und nächste Woche die Erkundigung erwarten dürfen? Ich habe keine Nachsicht mit. Sein Bischof sollte sich ins Mittel schlagen. Herzlichst deine Maria Oldershaw. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. Oktober 2023.